Station auf Merkels Afrika-Reise. Sie war dort, um ein Gebäude der Afrikanischen Union einzuweihen, das Deutschland finanziert hat. In Hagen haben die meisten Menschen wieder Strom. Auch Züge fahren wieder. Heute Morgen war der Strom in 35.000 Haushalten ausgefallen wegen eines Feuers in einem Umspannwerk. Betroffen waren auch Geschäfte wie Tankstellen und Bäckereien. 8 Stunden, kein Umsatz. Und Kunden, die böse sind, weil sie natürlich nicht tanken konnten. Es war 6:30 und ich wollte den Laden ausschließen und da wurde alles dunkel. Nichts ging mehr, konnte ich keine Brötchen backen, kein Brot schneiden. War natürlich alles nicht so schön, anstrengend. Das Feuer in dem Umspannwerk in Hagen ist seit dem Nachmittag gelöscht. Ein Feuerwehrmann in Hagen wurde durch einen Stromschlag verletzt. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick mit Michael Müller. Großbritanniens Außenminister Johnson hat wegen der Lage in Syrien zu Protesten vor der russischen Botschaft in London aufgerufen. Im Parlament sagte er, er würde gerne dort Demonstrationen sehen. Und zwar wegen der Luftangriffe auf Aleppo. Johnson beschuldigte Russland außerdem, für das Bombardement auf einen UNO-Hilfskonvoi vor 3 Wochen mit 20 Toten verantwortlich zu sein. Edeka ist auch ohne die geplante Übernahme von Kaiser Stengelmann die Nummer 1 im deutschen Lebensmitteleinzelhandel geblieben. Nach Berechnungen von Marktforschern hat Edeka im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 53 Milliarden Euro gemacht, ein Marktanteil von etwa 20%. Auf Platz 2 folgt Rewe, danach die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland. Viele Stadtverwaltungen in NRW benutzen inzwischen fast nur noch umweltfreundliches Recyclingpapier. Das geht aus dem aktuellen Papieratlas der Initiative Pro Recyclingpapier hervor. Bundesweit liegt Siegen auf Platz 1, gefolgt von Solingen und Leverkusen. Und jetzt noch eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Einige Wahrzeichen im Land sind heute pink angestrahlt. Zum Beispiel der Altermarkt in Köln, der Neptunbrunnen in Wuppertal oder die evangelische Kirche in Euskirchen. Anlass ist der Weltmädchentag, zu dem die Kinderhilfsorganisation Plan International ein Signal setzen möchte für benachteiligte Mädchen und junge Frauen weltweit. In vielen Ländern haben Mädchen zum Beispiel keinen Zugang zu Bildung. Rund 62 Millionen Mädchen weltweit besuchten keine Schule. Etwa 20 Städte machen in Deutschland bei der Aktion mit. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Abend und auch in der Nacht kann es vereinzelt regnen. Nachts gehen die Temperaturen dann runter auf bis zu 1 Grad. Morgen hängen erst wieder viele Wolken über NRW, aus denen es leicht regnen kann. Später zeigt sich aber auch mal die Sonne. Herzogenrath schafft dann nicht mehr als 10 Grad. Bottrop und Hennef kommen morgen auf 11. Der Donnerstag wird etwas besser bei 14 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 3 Hörspiel. Willkommen. Zu Hause ist es am schönsten. Das ist weniger eine Realität als ein Programm, das vor allem an Feiertagen gern aufgelegt wird. Da macht Island keinen Unterschied zu unseren Breiten. Auch in Island feiert man Weihnachten, worauf sich Larus in unserem Hörspiel gefreut hat. Als aber das Christfest da ist, kommt alles anders. Die Freunde haben sich zerstreut oder getrennt und der ehemalige Mitschüler Dagür verbreitet auch nicht gerade besinnliche Stimmung, sondern hat noch größere Probleme. Zu Hause also, ein Hörspiel von Christoph Magnusson. Snorri heißt der Mann, der dieses schreibt. Ich bin Snorri aus dem Geschlecht der Egils. Als ich ein kleiner Junge war, hat mein Vater mir von Egil und seinen Taten erzählt. Geschichten, die mein Vater von seinem Vater kannte und die ich nun meinen Kindern erzähle. Damit auch meine Kinder sie ihren Kindern erzählen können, sind sie nun hier aufgeschrieben. Die Geschichten von Egil, den größten Krieger und Dichter seit auf dieser Insel Menschenzahl. Was? Du hast eine Spritze gegen den Schock bekommen. Was für ein Schock? Halt still. Ich muss die Wunde sauber machen. Was für eine Wunde? Die Ärztin entfernte kleine Steinchen aus meinem Oberarm. Augenblick, hier ist noch einer. Rollsplitt. Hier auch. Sie hatte blonde Haare und eigentlich völlig egal, wie sie aussah. Ich wollte mich wegdrehen. Doch da zuckte ein roter Blitz durch meinen Körper. Der Gips an deinem Fuß muss einige Wochen dranbleiben. Vorerst bleibst du besser im Bett. In wessen Bett lag ich eigentlich? Im Krankenhaus war ich nicht. So viel war klar. Ich lag in einem kleinen Dachzimmer. Kein Stuhl, kein Tisch, nur das Bett. Und ein Regal mit ein paar Büchern, einigen T-Shirts. Achtung, jetzt könnte es ziehen. Und einer Reihe von Tonfiguren. Ist schon gut, ist schon gut. Es war Dagürs Zimmer. Hier, komm, nimm zwei davon. Für einen Moment wurde ich unruhig. Dann wirkte das Schmerzmittel. Gut. Die Tabletten waren sehr blau. Also, tief alles Gute. Blau. Eisblau. Ich war in Dagürs Jeep. Er raste durch die dunkle Stadt. Irgendwann bin ich gesprungen. Keine Ahnung, mit welchem Teil meines Körpers ich aufschlug. Ich konnte nicht atmen. Und nun lag ich in Dagürs Bett. Doch wo war Dagür? Raste er immer noch durch die Stadt? Zu Hause von Christoph Magnusson. Regie Thomas Leutzbach. Willkommen zu Hause, hatte der isländische Zollbeamte zu mir gesagt, nachdem er in meinen Pass gesehen hatte. Genau wie die Stewardess im Flugzeug. Willkommen zu Hause. Sogar an dem Gepäckwagen hing vorn ein Plastikschild mit der Aufschrift Willkommen zu Hause wünscht Mastercard. Willkommen zu Hause, Laurus. Ja, willkommen. Mathilda und ich waren hier in Reykjavik zusammen zur Grundschule gegangen. Ich war der einzige Junge, der sich nicht für Fußball interessierte, und sie das einzige Mädchen, das nicht Mutter, Vater, Kind und Pferd spielen wollte. Sie sah aus wie immer. Schwarz gefärbtes Haar, Silberohrring, Daunenjacke. Und doch war da etwas Unbekanntes. Wann kommt Milan? Morgen. Schön. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Ich überlegte, was wohl diesen Winter noch schiefgehen könnte, doch mir fiel nichts ein. Ich freute mich auf meinen Urlaub hier in Reykjavik. Nur wir vier, Milan und ich, Mathilda und Svend. Auf Svend war ich besonders stolz. Er war aus Schweden zu Besuch, als ich ihn kennenlernte. Mathilda? Ja? Du musst herkommen. Ich sitze hier mit dem hübschesten, charmantesten und sympathischsten Informatiker der Welt. Oh, dann komme ich doch gleich vorbei. 10 Minuten später war Mathilda da. 2 Tage später bewarb Svend sich um einen Job in Reykjavik. Das war vor 2 Jahren. Ich habe mit Sven Schluss gemacht. Was soll das denn? Wie soll ich wissen, was das soll? Als wir vor 3 Wochen telefoniert haben, hast du noch gesagt, es sei schön. Es war eben einfach nur schön. Genau wie er. Er war so schön und intelligent. Und sympathisch. Das auch noch. Dauernd dieses Segeln. Segeln ist doch schön. Das ist es ja gerade. Er kann segeln, hat Stil und ist trotzdem kein Snob. Er hat Geld und ist trotzdem nett. Aus guter Familie, aber kein Spießer. Lieb und trotzdem cool. Kann immer trinken, muss aber nicht. Er ist alles, was ich mir immer gewünscht habe. Alles gleichzeitig. Du hättest mir zumindest vorher Bescheid sagen können. Immerhin habe ich euch zusammengebracht. Ach, das ist es. Dir tut es überhaupt nicht leid, dass ich wieder allein bin. Du bist nur beleidigt, weil du ihn ausgesucht hast. Sven war einfach gut für dich. Ja. Ja. So gut, dass es gar nicht auszuhalten war. Ich habe mich neben ihm nicht ausgehalten. Eine merkwürdige Frau in einer merkwürdigen Daunenjacke aus einem merkwürdigen Land. Ich hatte das Gefühl, er wollte sein Leben durch mich ironisch brechen, weil sonst alles zu perfekt gewesen wäre. Mathilda, sei nicht albern. Wenn du nicht so scheißglücklich wärst, könntest du gar nicht so reden. Quatsch. Aber so ist es doch. Wenn du verliebt bist, muss ich auch jemanden haben. Als wären wir eine verdammte Elefantenherde, in der sich alle zur gleichen Zeit paaren müssen, damit der Nachwuchs nicht das ganze Jahr über die Herde aufhält. Mathilda wusste, dass ich für Tiermetaphern sehr empfänglich war. Sie hatte recht. Auch mir war aufgefallen, dass sich unsere Beziehungszyklen angeglichen hatten. Nur, dass sich bei uns statt Nachwuchs meist Ernüchterung einstellte. Wenn dich dann wieder jemand sitzen lässt, bist du froh, dass ich auch wieder alleine bin. Was ist denn jetzt mit Svent? Er ist sofort nach Göteborg zurück. Aber wir wollten doch alle zusammen sein. Svend und du, Milan und ich. Entschuldige, dass ich nicht in deinen Plan passe. Ich bin halt nicht so perfekt. Was findest du an perfekt bloß so schlimm? Perfekte Menschen sind keine Menschen. Das ist so kindisch. Nein, das ist erwachsen. Was ist denn an Trotz erwachsen? Das ist kein Trotz. Das ist Desillusionierung. Ach ja, und das ist gut. Das ist nicht gut, aber erwachsen. Dann sind wir halt nur zu dritt. Und wenn Milan nun auch nicht kommt? Was soll das heißen? Ich glaube, er hat mich verlassen. Das erzählst du mir jetzt? Es war nicht ganz eindeutig. Inwiefern? Er hat mir den Zweitschlüssel zu meiner Wohnung zurückgegeben. Klingt ziemlich eindeutig. Er hat nur gesagt, er macht Schluss. Er hat nicht gesagt, er macht Schluss mit mir. Laurus. Ich dachte, man soll die Dinge nicht unnötig dramatisieren. Und da spielst du ja den glücklich verliebten Helden? Ich habe nichts gespielt. Ich habe es einfach nur vergessen. Ich war wenigstens gleich ehrlich, als wir uns gesehen haben. Ich kann doch nichts dafür. Milan hat mit mir Schluss gemacht. Warum denn eigentlich? Dann sag mir wenigstens, warum du mir das erst jetzt erzählst. Ich habe es einfach vergessen. Vergessen? Also vergessen, ohne es vergessen zu können. Ich glaube, man sagt dazu verdrängt. Ich glaube, man sagt dazu feige. Ich habe mich einfach gezwungen, immer an etwas anderes zu denken. Mathilda sah mich an. 18 Jahre hatten wir es geschafft, über eine Entfernung von 3000 Kilometern Freunde zu bleiben. Doch jetzt, wo Telefon und Flüge billig waren und jeder zweimal täglich nach seinen E-Mails guckte, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass wir uns fremd waren. Wir gingen aus. Den Nordwestorkan im Rücken ließen wir uns runter in die Stadt treiben. Es war kurz nach eins. Eine Ginflasche pendelte zwischen uns hin und her. Wir gingen ins Café Gogo. Als ich an die Bar ging, dachte ich daran, wie Mathilde und ich das erste Mal hier gewesen waren. Vor 14 Jahren. Da ist ja Dagür. Wer? Na, Dagür. Dagür? Aus unserer Grundschule. Der Sohn von Kjartan? Ja, ah. Von Kjartan dem Reichen. Hey, Dagür. Hey. Hey. Kennst du Laurus noch? Nein. Er war mit uns in der Grundschule und ist dann nach Deutschland. Na sowas. Lattli. Laurus. Lattli Skaki. Laurus. Lattli Skaki. Ich hatte gehofft, dass alle die Lattli Skaki-Episode meines Lebens vergessen hatten. Ich gehe da mal tanzen. Lattli Skaki, du hast so getan, als wenn du gehbehindert wärst. Das war kurz nach der Einschulung. Morgens hüpfte ich noch gleichmäßigen Schritts die Betontreppe am Eingang unseres Hauses herunter, doch dann fing ich an zu humpeln. Irgendwie schien das zur Schule zu passen. Lattli Skaki, riefen sie dich. Lattli der Schiefe. Warum musste Dagür sich bloß noch daran erinnern? Gerne hätte ich etwas über seine Vergangenheit oder seine Familie gesagt. Doch ich wusste nur das, was in den Zeitungen stand. Sie war die reichste und mächtigste Familie hier. Der größte Lebensmittelproduzent des Landes, bedeutender Fischexporteur, Besitzer eines Fernsehsenders, einer Pizza-Restaurantkette und so weiter. Und sie war auch die traditionsreichste Familie. Dagürs Vater konnte seine Wurzeln über 1000 Jahre zurückverfolgen, bis zu dem berühmten Egil. Die Saga von Egil kennt bis heute jedes Schulkind. Nur ich hatte sie nie gelesen. Du wohnst immer noch in Deutschland? In Tornesch. Soll ich das kennen? Es liegt zwischen Kopenhagen und Köln. Aha. Kennst du irgendwelche Städte in Europa? Warum seid ihr hier weg? Nur so? Niemand sieht nur so nach. Wie hieß das nochmal? Mein Vater hatte da Arbeit. Und eine neue Frau. Kurz nachdem deine Mutter hier gestorben war. Und du? Schon die Firma deines Vaters übernommen? Ich bin Literaturwissenschaftler. Wie findet deine Familie denn das? Hätten die es nicht lieber, wenn du BWL studieren würdest? Das geht dich nichts an. Dein Vater ist doch bestimmt enttäuscht. Ist mir egal. Egal? Ja. Egal oder redest du nicht gern drüber? Kümmere dich lieber nicht um meine Familie, das könnte gefährlich werden. Ich kenne deine Familie noch nicht mal. Aber die kennen dich vielleicht. Ich sah zum DJ-Pult. Der Mann sah aus wie ein schlecht gelaunter Soziologiestudent, der sich stundenlang vor dem Spiegel auf verwahrlost stylte. What is the most important? Soldiers couldn't defend us. We could build a solid attack. Was ist eigentlich auf einmal mit der Musik los? Was soll denn mit der Musik sein? Kennst du nicht DJ Difference? Kennst du den etwa? Der ist auch bei Attack. Aus Paris. Wo? Bei Attack. Dieser Antiglobalisierungskram? Netzwerk. Antiglobalisierung Netzwerk. Magst du die Musik nicht? Ich habe gerade eine Bierflasche auf den DJ geworfen. Du hast doch keine Ahnung. Dagür fing an zu tanzen, sobald die Musik wieder einsetzte. Ich drängelte mich Richtung Bar und sah Milan. Milan, wie er lachte. Hörte Milan, wie er sagte, ich mach jetzt Schluss. Was er am Ende von jedem Telefongespräch gesagt hatte. Und sah schließlich wieder rüber zur Tanzfläche. Ich lag in einem Bett. Jemand atmete, direkt neben mir. Ich brauchte einige Sekunden, um zu begreifen, wer sich da auf der schmalen Matratze ausgebreitet hatte. Dagür wohnte in einem Dachzimmer. Nur wenige Sachen standen auf einem einzelnen Regal. Einige T-Shirts, CDs und eine Gruppe von Tonfiguren. Das Buch unter dem Kopfkissen war eine zerlesene Ausgabe der Egil-Saga. Der Saga des Stammvaters von Dagürs Familie. Im Vorwort stand, dass die Egils-Saga am Anfang mündlich von Generation zu Generation weitergereicht wurde, bis irgendein anderer Vorfahr von Dagür namens Snorri die Geschichte irgendwann aufgeschrieben hatte. Demnach hatte Egil mit 6 den ersten Mord an einem gleichaltrigen Jungen begangen, der besser im Ballspielen war. Egil wurde zum mächtigsten Mann des Landes, dann verlor er seinen geliebten Sohn. Darüber hatte er ein Gedicht geschrieben, dessen Text kaum noch zu erkennen war. So oft hatte Dagür ihn mit Anmerkungen versehen. Denn meine Familie steht am Ende, sturmgeschlagen, wie Ahornbäume im Wald. Unfroh ist der Mann, der den Leichnam trägt, des Verwandten, weg vom Haus. Darunter hatte Dagür geschrieben, Wer weiß, wo er herkommt, weiß, wer er ist. Gib das her! Guten Morgen. Ich ging zum Fenster und sah, wie Dagür in einem alten Land Rover die Fender fortfuhr. Wer weiß, wo er herkommt, weiß, wer er ist. Plötzlich fand ich das alles unheimlich. Als wäre ich durch diese Saga tiefer in Dagürs Kopf eingedrungen, als mir lieb war. Egil kämpfte sein ganzes Leben und starb doch erst als alter Mann von eigener Hand. Niemand traute sich, ihn anzurufen, auch als er keine Kraft mehr hatte. So weit reichte seine Macht. Bis heute lebt Egil in unserer Familie. Seine Kraft wirkt weiter für alle Zeit. In unserer Familie werden die Menschen geboren, die zu den mächtigsten in Island gehören. Egils Macht ist auf ewig in unserer Familie. Ich sah mich im Zimmer um und versuchte, mir einen Reim auf diesen Menschen zu machen. Die Tonfiguren stellten Schriftsteller dar. Ich nahm Oscar Wilde in die Hand, spürte den glasierten Ton und schloss die Augen. Versuchte mich daran zu erinnern, was letzte Nacht passiert war. Und sah dann Milan vor mir. Scheiße. Die Oscar Wilde-Figur lag zersprungen auf dem Boden. Ich sammelte die Scherben auf und steckte sie in meine Jackentasche. Ich beschloss, die Figur zu kleben und bei nächster Gelegenheit unauffällig wieder zurückzustellen. Im Jahre 910 nach Christi Geburt kam er auf dem Hofborg zur Welt. Und sein Vater, Skatler Grimür, und seine Mutter Bera begossen ihn mit Wasser und tauften ihn Egil. Als er aufwuchs, wurde schnell klar, dass er genauso schwarzhaarig und hässlich sein würde wie sein Vater. Als er 3 Jahre alt war, war er so groß und stark wie ein Junge von 6 oder 7 Jahren. Er wuchs schnell heran, war nie um Worte verlegen. Aber wenn er mit den anderen Jungen spielen sollte, war er schwer zu kontrollieren. Schon bald zog es ihn in die Welt hinaus. Hallo. Wieder da? Wir haben demonstriert mit den Leuten von Attac. Wofür? Gegen den Turbokapitalismus. War dieser DJ aus dem Go-Go auch dabei? Warum willst du das wissen? Nur so. Lass den einfach in Ruhe. Den auch? Genau wie deine Familie? Ja. Soll ich alle Leute in Ruhe lassen, mit denen du irgendwas zu tun hast? Ja. Ich dachte, die sind dir egal. Du erzählst mir ja auch nicht, warum ihr damals aus Island weg seid. Ich war erst 9. Ich auch. Und ich erinnere mich trotzdem. Wer weiß, wo er herkommt, weiß, wer er ist. Fühlst du dich meine Sachen? Das Buch lag bei uns im Bett. Du darfst das nicht lesen. Das ist ja wohl kein Tagebuch. Das ist das Tagebuch unserer Familie, das Zentrum unserer Macht. Dieser Egil ist seit 1000 Jahren tot. Und warum fallen alle anderen Familien auseinander, nachdem sie ein paar Generationen mächtig waren? Denk an die Rockefellers oder die Krupps. Keine Familie ist so lange oben geblieben wie wir. Wir sind so mächtig, weil wir uns unserer Geschichte bewusst sind, weil Snorri die Geschichte von Egil aufgeschrieben hat. Da hat einer deiner Urahnen die Geschichte eines anderen Urahnen aufgeschrieben und deswegen seid ihr heute so mächtig. Genau. So ein Quatsch. Ihr seid eine ganz normale, reiche Familie und du findest Geld scheiße. Deswegen bist du bei Attac. Du hast mich gefragt und ich habe versucht, es dir zu erklären. So sprach meine Mutter. Mir soll gekauft werden ein Schiff und schöne Ruder mit Wikingern segeln, oben am Ruder stehen, ein wertvolles Schiff steuern, an Land gehen, einen Mann nach dem anderen erschlagen. Einmal der Pate 3? Ja. Deine Personenkennzahl? 17, 11, 75, 25, 99. Nochmal bitte. 17? Ja? 11, 75, 25, 99. Okay. Er sah wieder auf den Monitor. Ich fand es praktisch, dass man hier keinen Ausweis brauchte, um ein Video auszuleihen, sondern nur seine Personenkennzahl sagen musste. Wie heißt du? Laurus. Laurus Ludwigsson. Ja. Du bist tot. Was? Du bist im Einwohnerverzeichnis als tot eingetragen. Ich kann einem Toten kein Video ausleihen. Wann bin ich denn gestorben? Heute. Hallo. Wolltest du nicht dein Video mitbringen? Ich habe Gin mitgebracht. Wie ist es denn so mit Dagür? Was soll das heißen? Mit ihm? Oder ist er dir zu verrückt? Naja, vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber... Weißt du noch in der Grundschule? Er hat die ganze Zeit über seine Vorfahren geredet. Diese alte Familiensage. Egil hier und Snorri da. Du übertreibst. Hast du nie bei ihm gespielt? Nee. Er wollte immer nur im Keller spielen. Da war so ein Raum mit einer schweren Eisentür, die immer verschlossen war. Da durfte nicht mal seine Mutter rein. Und er wollte immer davor an einer Werkbank spielen. Werkzeuge machen, um in den Raum zu kommen. Sprengstoff aus Knete und so. Kein Wunder, dass er kaum Freunde hatte. Okay, ein bisschen durchgeknallt ist er schon. Aber verknallt ist er trotzdem. In wen? Na, in dich. Der redet ja kaum mit mir. Und du kümmerst dich nicht drum und machst gerade dadurch alles richtig. Er ist mir einfach egal. Aber auf eine ziemlich zärtliche Weise egal. Von Milan konnte ich am Anfang nicht genug erfahren. Warum hat Milan dich eigentlich sitzen lassen? Mathilda mochte Milan sehr. Sie liebte es, dass er genau wie sie niemals wendete, wenn er sich mit dem Auto verfuhr. Fast so sehr, wie ich es liebte, wenn er sich nachts verwirrt aufrichtete und dann wieder unter die Bettdecke kroch. Wo fahren wir hin? Wirst du schon sehen? Das ist ein Pizza-Restaurant. Na und? Lass uns was essen. Pizza ist die Vorhut der Globalisierung. Konditioniert uns schon als Kinder auf das normierte Konsumentendasein. Du bist wirklich der einzige Mensch, den ich kenne, der ein kritisches Verhältnis zur Pizza hat. Der Laden gehört meiner Familie. Ich habe mich schon als Kind geweigert, da reinzugehen. Aber ich habe Hunger. Lass uns einen Hamburger essen, okay? Du willst einen Hamburger essen? Müsstest du mir nicht sagen, was für schlimme Kapitalisten diese Burgerketten sind? Meine Familie ist schlimmer. Inwiefern? Ist doch egal. Okay, dann ist es mir auch egal. Ich bin eh tot. Was? Ich bin im Einwohnerverzeichnis als tot eingetragen. Irgendein Computerfehler oder so. Solche Computerfehler gibt es nicht. Offensichtlich schon. Ich bin der lebende Beweis. Das ist nicht witzig. Warum? Das hat jemand absichtlich gemacht. Wer sollte das denn können? Meine Familie zum Beispiel. Na klar, deine Familie, die ist an allem schuld. Du kannst das nicht verstehen, oder? Weil du selber keine richtige Familie hast. Dein Vater ist in Deutschland, wo niemand seine Vorfahren kennt. Deine Mutter ist tot und dein Freund ist weg. Das machst du immer, oder? Drehst dich weg, wenn es unangenehm wird. Hast du das bei Milan auch so gemacht? Quatsch. Einfach wegdrehen, schweigen und warten, bis er dich anbettelt, dass du mit ihm redest. Und Milan hat dich immer wieder angebettelt, oder? Du hast seine Liebe verschwendet, weil du dachtest, dass er ohne dich nicht leben kann. Genau wie du jetzt denkst, dass ich nicht ohne dich leben kann. Ich bekam das Gefühl, dass Dagür plötzlich irgendwie anders fuhr. Alles schien eine Spur exakter zu sein, als sei ihm in den letzten Minuten seine Gleichgültigkeit abhanden gekommen. Du willst wissen, warum ich meine Familie hasse. Weil ich nicht reich sein will. Für mich gibt es in dieser Familie keinen Platz. Aber einen Ausweg gibt es auch nicht. Wenn ich bei Attac für eine gerechtere Welt kämpfe, reagieren alle so wie du. Alle sagen, ja, ja, der reiche Junge muss rebellieren. Scheiße. Mein Vater denkt, ich werde ihn schon fangen und alles von ihm übernehmen. Auch das, was die Familie immer geheim gehalten hat, weil es sie zerstören kann. Das Machtzentrum, das von einem Familienoberhaupt an das nächste weitergereicht wird. Seit 800 Jahren, seit Snorri bis zu meinem Vater. Dagur legte ganz langsam den ersten Gang ein, beschleunigte, schaltete, beschleunigte, schaltete, beschleunigte. Bisher hatte ich in Dagurs Gegenwart nie Angst gehabt, weil mir seine Gleichgültigkeit irgendwie vertraut war. Doch durch diese grimmige Entschlossenheit war er mir plötzlich fremd. Ich habe mich noch nie mit jemandem so gut verstanden wie mit dir. Wir kennen uns doch kaum. Wir kennen uns sehr gut. Wir haben noch nicht mal richtig miteinander geredet. Und doch kennt mich niemand so gut wie du. Und ich dich. Die Ampel vor der Esso-Tankstelle sprang auf Rot. Noch nie hatte ich mich so über eine rote Ampel gefreut. Ich legte meine Hand auf den Türgriff und löste so leise wie möglich meinen Gurt. Mein Mund wurde trocken, als Dagur einfach Gas gab und über die Kreuzung schoss. Wir haben wenig geredet, weil es wenig zu reden gab. Wir haben wenig geredet, weil wir uns ohne Worte verstanden haben. Lass mich raus. Dafür ist inzwischen so viel passiert. Es ist gar nicht viel passiert. Es ist höchstens zu schnell passiert. Pass auf! Ich liebe dich, du Arschloch. Du musst mich mitnehmen. Nach Deutschland. Seit ich dich kenne, ist mir endgültig klar, dass es hier keinen Platz für mich gibt. In Deutschland habe ich vielleicht noch eine Chance, eine letzte Chance. Du liebst mich doch auch, oder? Ja oder nein? Vielleicht. Ja? Ja. Und jetzt halt dieses scheiß Auto an. Wirklich? Ich riss die Tür auf und sprang. In seinem Leben nahm er es mit den stärksten Männern auf. Selbst der Norweger König Erik Blutaxt konnte ihn nicht bezwingen. Keiner konnte ihn bezwingen, so oft er auch den Blitz des Kampfes rötete. Pizza-Restaurant im Zentrum von Reykjavik raste. Der Verunglückte war nach Angaben der Polizei sofort tot. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sturmschäden ins Traum... Was? Wir nehmen die Sachen meines Sohnes mit. Ja, aber warum denn? Was wollen Sie denn hier? Oscar Wilde ist nicht dabei. Wo ist die Figur von Oscar Wilde? Keine Ahnung. Ich hätte sie gern zurück. Mein Sohn hat sehr an ihr gehangen. Dagürs Mutter packte die T-Shirts ihres Sohnes in eine Plastiktüte. Sie faltete sie so sorgfältig, als hätte sie sie soeben für ihn gebügelt. Ich bin ein Freund von Dagür. Laurus. Ich bin Berglind. Könnten Sie mir vielleicht... Es war ein schlimmer Unfall. Unfall? Dagür hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Und das war glatt. Dagürs Vater wirkte noch massiger, als ich ihn in Erinnerung hatte. Seine Stirn, seine Schultern, überhaupt alle Knochen schienen aus reiner Schwerkraft zu bestehen. Ich wollte raus aus diesem Zimmer und hob meinen Gipsfuß aus dem Bett, der hart auf dem Boden aufschlug. Wann ist die Beerdigung? Morgen um 11. So schnell? Im engsten Familienkreis. Dies waren also die Menschen, vor denen Dagür Angst gehabt hatte. Meine Familie ist schlimmer. Ich dachte an Dagür. An unsere Berührungen, die uns selber zu überraschen schienen. Laurus, was ist passiert? Ich hatte einen Unfall. Mit Dagür? Nein, nur gleichzeitig. Was ist mit Dagür? Er ist tot. Oh Gott. Er hat die Kontrolle verloren. Ein Unfall. Ihr hattet beide Unfälle? Ja. Fast zur selben Zeit? Ja. Aber zusammen wart ihr nicht? Nein. Ich gehe ins Café Gogo. Ich komme mit. Ich glaube, es ist besser, wenn du hier bleibst. Nimm noch eine Tablette. Ich wachte früh am nächsten Morgen davon auf, dass mein Herz raste. Das Herzrasen erinnerte mich daran, dass ich überhaupt ein Herz hatte. Zuletzt hatte ich es bemerkt, als zum ersten Mal das Telefon klingelte, nachdem Milan mich verlassen hatte. Während der Zeit mit Dagür hatte ich das alles vergessen. Ich hatte von Dagür geträumt. War er wirklich sofort tot? Oder war er verbrannt? Wäre ich mit ihm verbrannt, wenn ich nicht gesprungen wäre? Oder wären wir dann beide noch am Leben? Zu spät. Dagür wurde heute begraben. Als Unfallopfer. Fährst du mich zu Dagürs Beerdigung? Du solltest dich von der Familie fernhalten. Wir sind eingeladen. Na dann. Um das Grab herum standen über 100 Leute. Der engste Familienkreis. Diese Leute mussten es sein, die an den Spitzen der Firmen saßen, mit denen die Familie ganz Island kontrollierte. Zwischen dem Pastor und dem Grab standen Dagürs Mutter Berglind und der große Kjartan. Sie wussten, dass es kein Unfall war. Aber sie wussten nicht, dass ich es auch wusste. Bist du dir sicher, dass wir hier erwünscht sind? Nein. Du bist dir nicht sicher? Ich bin mir sicher, dass wir hier nicht erwünscht sind. Was? Er hat sich umgebracht. Laurus. Ich bahnte mir langsam den Weg zu Dagürs Eltern. Er hat sich umgebracht. Das war die Wahrheit. Sie sollten wissen, dass ich ihr Spiel durchschaute. Doch kurz bevor ich vor den Eltern zum Stehen kam, hielt jemand meine Krücke fest. Ich sah in zwei dunkle Augen. Es war der französische DJ aus dem Café Gogo. Ohne seinen Blick von meinem zu nehmen, zog er an einer meiner Krücken. Erst langsam, dann plötzlich mit einem Ruck. Hast du dich verletzt, Junge? Ich glaube nicht. Ja, komm schon hoch. Und jetzt sieh zu, dass ich dich nie wiedersehen muss. Gehörst du zum engsten Familienkreis? Naja. Warum hast du mich belogen? Hast du ihn nicht gesehen? Wen? Den Franzosen aus dem Café Gogo, auf den ich die Bierflasche geworfen habe. Er hat mich geschubst. Sicherlich. Mhm. Ein böser DJ, der mit diesen Leuten überhaupt nichts zu tun hat, hat dich geschubst. Ja. Warum habe ich immer, wenn du mir was erzählst, das Gefühl, dass du mir eigentlich was ganz anderes erzählen solltest? Psst. Danke fürs Kommen. Mein herzliches Beileid. Schneller konntet ihr ihn nicht unter die Erde bekommen, oder? Man muss nehmen, was man kriegen kann. Es sterben so viele im Winter. Das ist natürlich ein Problem, wenn jemanden aus dem Weg haben will, bevor die Leute sich zu viele Gedanken machen. Wie lange kanntest du meinen Sohn? 10 Tage? 5 Tage? Bist du bescheuert? Das ist eine Mutter, die gerade ihren Sohn verloren hat. Das verstehst du nicht. Du klingst schon genau wie Dagür. Einen Moment lang überlegte ich, ihr alles zu erzählen. Doch ich hatte Angst. Angst vor der Frage, ob ich Dagür hätte retten können, wenn ich nicht gesprungen wäre. Mathilda sah mich an. Es war die Sorte Mitleid, die man hoffnungslosen Fällen angedeihen ließ. Ich beschloss ab jetzt, in der Wohnung zu bleiben, die mein Vater hier für uns gekauft hatte. Alles schien so unberechenbar und gefährlich, dass ich mich möglichst still verhalten wollte. Vielleicht vergaß das Unberechenbare und Gefährliche ja dann, dass ich noch hier war. Ich machte den Fernseher an. Natürlich ist dieser tragische Unfall, der mir meinen Sohn nahm, schlimm für unsere Familie. Aber das Leben muss weitergehen. Da war er schon wieder. Dagürs Vater, glatzköpfig und riesenhaft, und hielt ein dickes Buch in die Dafür Kamera. Dafür steht unsere Chronik, die Geschichte unserer Familie vom Saga-Zeitalter bis in die Gegenwart erzählt. Nur wer weiß, wo er herkommt, weiß, wer er ist. Das erste Exemplar möchte ich einem guten Freund schenken, ohne den dies alles niemals möglich gewesen wäre. Leiter des Einwohnermeldeamtes. Der Leiter des Einwohnermeldeamtes betrat das Podium. Er wirkte neben Kjartan wie ein Zwerg. Ich stellte mir vor, wie dieser Mann im Einwohnermeldeamt dafür sorgte, dass ich für tot erklärt wurde. Dagür hatte recht. Diese Familie wusste mehr über mich, als mir gut tat. Mathilda hatte auch recht, als sie sagte, dass ich sie einfach in Ruhe lassen sollte. Alle hatten recht. Hallo? Ich brauche ein Taxi zum Flughafen. Nein, ich weiß nicht, wann der Flieger geht. Danke. Auf dem Weg zum Flughafen wollte ich der Familie den Rest der Oscar Wilde-Figur zurückgeben. Ich strich über die braunen Zacken der Bruchkanten. Da sah ich, dass in Oscar Wildes Kopf etwas Weißes schimmerte. Ich fand ein kleines Stück Pergament, auf dem Schriftzeichen standen, die den alten Handschriften ähnelten. Und doch konnte es nicht alt sein, denn das Pergament war nicht vergilbt oder bräunlich wie im Museum. Dieses Stück war weiß. Schneeweiß. War Dagür so wahnsinnig, dass er versucht hatte, seine Familiengeschichte neu zu schreiben? Eine neue Saga, die genauso aussah wie eine altisländische Handschrift? Was willst du denn? What? Der französische What? DJ stand vor mir. What? Er hatte mir wirklich aufs Auge geschlagen. Dazu fiel mir überhaupt nichts ein. So schnell ich konnte, humpelte ich ins Wohnzimmer zurück. Langsam kam er hinterher. Ich hielt mich an meinen Krücken fest. Er hatte ein Messer. Ich überlegte, womit ich mich verteidigen könnte. Doch DJ Deference schien mich gar nicht zu beachten. Er bewegte sich ganz ruhig. Dann sah er die Scherben auf dem Wohnzimmertisch hinter mir. Ah, I knew you had it. Er konnte die Scherben haben. Es war mir egal. Ich drehte mich weg. And I knew you'd give up. Ich drehte mich wieder um und schlug mit der Krücke zu. Hätte! Ich erwartete, dass er hinfallen oder zumindest stolpern würde, doch er wich nur zurück. Dann blitzte sein Messer. Ich sprang zur Seite, verlagerte das Gewicht auf den schmerzenden Gipsfuß und sah leuchtende Flecken, bis es heiß wurde an meinem Arm. Der DJ stand direkt vor mir und starrte auf die rote Klinge, als hätte es ihn überrascht, dass das Messer wirklich einen Menschen verletzen konnte. Da sprang ich, warf mich mit meinem ganzen Gewicht auf ihn. Es fühlte sich erstaunlich weich an, als ich ihm in den Magen schlug. Einmal, zweimal, dreimal und noch einmal. Er ließ das Messer los, kroch Richtung Flur und stolperte die Treppe hinunter. Ich sah ihm hinterher. Endlich fiel unten die Haustür ins Schloss. Ich wollte fragen, ob du ein Pflaster hast. Wer war das? Man sollte keine Bierflaschen auf DJs werfen. Das sieht ja fies aus. Komm rein. Schon die Zeitung gelesen? Nein. Durch einen Computerfehler des Einwohnermeldeamtes sind 500 Leute irrtümlich für tot erklärt worden. Ja? Ich auch. Echt? Dagür meinte, das hätte seine Familie gemacht. Tja, Dagür und seine Familie. Erinnerst du dich an diese Schriftstellerfiguren, die bei Dagür rumstanden? Die seine Eltern geholt haben. Genau. Hm. Sie haben sie geholt. Alle bis auf eine. Und in der war ein Stück Pergament versteckt. Pergament? Der hat doch wirklich versucht, eine alte Handschrift nachzumachen. Seine Familiengeschichte neu zu schreiben. Mittlerweile glaube ich auch, dass er wahnsinnig war. Ich hab's dir doch gesagt. Sag mal her. Du hast ja einfach Küchenpapier raufgepappt. Dabei hat er es noch nicht mal geschafft, dass das Pergament vergilbt aussieht. Das ist fast noch weiß. Sieht aus wie neu. Weiß? Ja. Hier. Aber das sieht wirklich wie aus einer alten Handschrift aus. Was? Die alten Kalbshauthandschriften waren weiß. Gekalkt. Dass dieses Stück hier immer noch weiß ist, könnte bedeuten, dass es bisher kaum jemand angefasst hat. Halt mal den Deckel. Ist das Gin? Ja. Geht's? Ja, ja. Also könnte Dagür einen Teil einer alten Handschrift gefunden haben, die jahrhundertelang versteckt war? Ja. Das ist doch Quatsch. Was soll denn das sonst sein? Das kann uns doch egal sein. Dagür ist es nicht egal gewesen. Der war ja auch verrückt. Das hast du selbst gesagt. Aber er war uns nicht egal. Den Bruder des Wellentreibers, wenn ich ihn töten könnte, suchte ich den Kampf mit dem Meeresgott. Das riesige Haus der Familie wirkte mächtig wie eine Burg. Mathilda parkte in einer Seitenstraße. Ich hatte das Gefühl, dass sie dasselbe dachte wie ich. Was wir vorhatten, war keine gute Idee. Aber wir taten es für ihn. Ich wollte mich nicht noch einmal von Dagür wegdrehen. Ich legte die Scherben und das Pergamentstück vor die Haustür. Auf der Rückseite des Hauses fanden wir ein gekipptes Fenster. Ich löste die Schrauben. Dann kletterte ich mit Mathildas Hilfe hinein. Alles in Ordnung? Ja. Kommt jemand? Ich glaube nicht. Und jetzt? Ich dachte, du kennst dich hier aus. Ich war hier das letzte Mal vor 20 Jahren zum Spielen. Ja, und ich war hier noch nie. Von dem Flur gingen viele Türen ab. Ich glaube, der Keller ist in dieser Richtung. Glaube, toll. Endlich fanden wir die Kellertreppe. Hier. Leuchte mal. Okay. Nee, sieht wie ein ganz normaler Keller aus. Wir kamen in einen Raum mit einer Werkbank. Hier ist es. Ja? Ja. Direkt gegenüber war eine weiße, feuerfeste Tür. Sie war abgeschlossen. Jetzt? Ja. Ja, hallo? Hier ist Laurus. gesagt, dass ich dich nie wiedersehen will? Musst du auch nicht. Ich bin am Flughafen. Auf dem Weg habe ich dir etwas vor die Tür gelegt. Glaubst du wirklich, dass er kommt? Wenn das Pergament wichtig ist, wird er es hierher bringen. Wir versteckten uns unter der Werkbank. Wie oft sich Dagür wohl als Kind hier versteckt hatte, um hinter das Geheimnis jenes Raumes zu kommen. Im Lichtschein der Kellertreppe erschien Kjartans Rücken so groß vor uns, dass wir zusammenzuckten. Nur wenige Meter entfernt blieb er vor der feuerfesten Tür stehen. Geh jetzt. Geh. Der Raum war fast leer. Nur gegenüber von der Tür stand ein einzelner Tisch. Über ihn gebeugt stand Kjartan mit dem Rücken zur Tür. Schritt um Schritt näherte ich mich. Kjartan war in eine Sammlung von steif und schwer wirkenden Pergamentblättern vertieft, legte Blatt für Blatt neben sich auf den Tisch. Sie waren weiß. Weiß wie Schnee. Zwei Schritte trennten mich jetzt von Kjartan und drei von der Tür. Ich war ihm so nah, dass ich den Zigarrenrauch in seinem Anzug roch. Was war er wohl für ein Mensch? Hätte er seinen Sohn retten können? Ich holte aus, die Taschenlampe in meiner linken Hand hoch über seinem Kopf. Sag mal, was zum Teufel soll das? Kjartan lag vor dem Tisch. So sah also Rache aus. Wie ein Wilderer, der einen Elefanten erlegt hatte, überlegte ich, was jetzt zu tun sei. Schnell, bevor die Wildhüter kamen. Schnell! Wir verließen das Haus durch eine Nebentür. Ich humpelte zu Mathildas Auto, so schnell ich konnte. Dann kam der Schmerz in meinem Fuß zurück. Dann kam die Angst. Wir schaffen es nicht bis zum Flughafen, oder? Wir fahren auch nicht zum Flughafen. Wir fahren zum Hafen. Ein Polizeiwagen raste auf uns zu, an uns vorbei. Der Schmerz in meinem Fuß war überwältigend. Meine Angst auch. Erst am Hafen fühlte ich mich endlich etwas besser. Wir sehen uns, oder? Wir sehen uns. Erst als das Schiff auf hoher See war, traute ich mich, mir die Pergamentblätter anzusehen. Die Schrift war schwer zu lesen. Einige Worte waren durch Tintenkleckse unleserlich gemacht, andere durchbrachen die Zeilen nach oben oder unten. Snorri heißt der Mann, der dieses schreibt. Sie sind auf dem Weg und sie werden mich töten. Der Mann meiner eigenen Tochter wird mich töten. Mir bleibt nicht viel Zeit. Bald werden sie hier sein. Der mächtigste Mann des Landes bin ich. Doch ich habe mich nie getraut zu kämpfen. Ich habe kämpfen lassen, töten lassen. Doch nun bin ich bald tot. Meine Kinder werden mich nicht schützen. Sie sind im Namen der Macht entstanden und selber nur von ihr gelegt. Oft habe ich versucht, ein besserer Mann zu werden. Ein mutiger Mann. Wie Egil, der große Kriegsheld und Dichter. Er war sündig und gierig wie ich. Aber er hatte auch Mut und war kundig, das Schwert zu führen. Jedoch hat es Egil nie gegeben. Er ist ich. Egil ist mein Traum von mir. Grausam, klug und mutig wie Egil, so wollte ich sein. Es ist mir nicht gelungen, denn ich habe keinen Mut. Ich werde mich zur Ruhe legen, und wenn sie kommen, werde ich um Gnade fliehen. Dann werden sie mich erschlagen, und meine Familie wird zusehen. Ich steckte die Pergamentblätter in eine Plastiktüte. Das Geständnis eines verzweifelten Machtmenschen, der sich einen Nationalhelden ausgedacht hatte. Das war nun wirklich nicht die Sensation, die ich erwartet hatte. Der Skandal, der das Imperium der Familie mit einem Schlag zerstören würde. Wie konnte Dagür hierfür sterben wollen? Ich beschloss, die Handschrift in Hamburg bei der Universität abzugeben. Dann würde irgendwann ein Artikel in einer Fachzeitschrift erscheinen, in Island gäbe es ein paar spöttische Schlagzeilen und bald wäre alles vergessen. Und ich könnte mit meinem Leben weitermachen, so wie es vor diesen wahnsinnigen Tagen einmal gewesen war. Ich stellte mir vor, wie Milan durch Hamburg ging. Natürlich würde er sich mit Leuten treffen, von seiner Kindheit und seinen Lieblingsfilmen erzählen. Mit ihnen schlafen. Einer von denen würde es dann sein. Früher oder später würde ich ihnen begegnen. Arm in Arm an der Elbe. Willkommen zu Hause, Larus. Berglind? Wie war die Fahrt? Warum bist du nach Hamburg gekommen? Das kannst du dir doch denken. Ich meine, warum du? Warum nicht Kjartan? Weil du mich magst. Ich sah sie an. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es war, ein Kind zu verlieren. Dennoch wirkte Berglind nicht verzweifelt. Alle Gefühlsregungen schienen einer entschlossenen Härte gewichen zu sein. Sie lud mich zum Abendessen ein. Wir gingen in dasselbe Restaurant, in dem ich einmal mit Milan gewesen war. Ihr kriegt die Handschrift nicht zurück. Da könnt ihr noch so viele französische DJs auf mich hetzen. Französische DJs? Der Typ, der mir auf der Beerdigung die Krücke weggezogen hat. Und mich überfallen hat. Dieser Typ von Attack. Ja? Ich glaube, der war in Dagel verliebt. Ich werde die Handschrift veröffentlichen. Das wäre eine Katastrophe. Die Aegil-Saga bleibt doch ein gutes Buch, auch wenn rauskommt, dass Norri alles erfunden hat. Mag sein. Aber unsere Familie würde das nicht überstehen. Nur das jeweilige Oberhaupt weiß von dieser Handschrift. Generation um Generation hat sich in unserer Familie auf Aegil bezogen. Stell dir vor, jetzt kommt raus, dass in Wirklichkeit alle nur vom jeweiligen Familienoberhaupt belogen wurden. Dann nehmen halt alle zur Kenntnis, dass es Aegil nie gegeben hat und machen mit ihrem Leben weiter. Dieses Wissen ist die einzige Schwäche unserer Familie. Diese Schwäche zu kontrollieren, ist der Schlüssel zur Macht. Wer weiß, wo er herkommt, weiß, wer er ist. Genau. Was geht dich das überhaupt an? Du hast doch auch nur eingeheiratet. In diese Familie heiratet man nicht einfach so ein. Entweder man macht mit oder man geht unter. Und ich bin nicht untergegangen. Ob die Familie untergeht oder nicht, ist mir egal. Oder willst du sie untergehen sehen, hm? Du hast einen Einbruch begangen und einen Menschen niedergeschlagen. Du wirst Dagwe immer ähnlicher. Die Handschrift lag gut verpackt unter meinem Stuhl. Doch plötzlich kam es mir vor, als hätte sie mich im Griff. Gleich einer Schlingpflanze, die in einer für mich unerreichbaren Vergangenheit wurzelte. Ich humpelte auf die Toilette und hielt den Kopf unter den Wasserhahn. Ich hoffte, Berglind würde die Schrift nehmen und einfach verschwinden, aber als ich zurückkam, saß sie noch immer an ihrem Platz. Die Handschrift lag unberührt in der Plastiktüte unter meinem Stuhl. Ich nahm meine Jacke. Noch Wein? Nein. Danke. Ich ging langsam in Richtung Landungsbrücken. Touristen fotografierten den Eingang zum alten Elbtunnel, auf dessen Kuppel sich das Radar unter einem Himmel drehte, der die Augenfarbe von Milan angenommen hatte. Milan wohnte nicht weit von hier. Ich machte mich auf den Weg. Als ich aufblickte, fuhr auf der Hochbahnstrecke gerade ein Zug mit erleuchteten Waggons in den Bahnhof. Eine Hafenfähre legte ab und machte sich auf den Weg nach Finkenwerder. Schließlich sah ich hoch zur Stadt. Die Scheinwerferpaare der Autos zogen sich hinter dem Tropeninstitut die Davidstraße hinauf wie eine Weihnachtslichterkette. Es tat mir gut zu wissen, dass die wenigsten dieser Menschen nach Hause fuhren. Zu Hause von Christoph Magnusson. Die Rollen und ihre Darsteller waren Laurus, Vanja Müs, Mathilda, Miriam Abbas, Dagür, Mark Bischoff, Kjartan, Jürgen May, Berglind, Ulrike Bliefert, Ärztin, Ulrike Hübschmann, Junge in der Videothek, Sabine Tambrea, DJ Difference, Phil Steele, Snorri Friedhelm Tock. Technische Realisation Jonas Bergler, Regieassistenz Anja Herrenbrück, Regie Thomas Leutzbach. Nur wer weiß, wo er herkommt, weiß, wer er ist. Darin liegen unsere Wurzeln. Und wir wissen, so war es. So ist es heute.